Antonio aus Spanien. Die Deutschen also. Die muss man nur gut kennen und die passenden Gebrauchsanweisungen ganz genau befolgen. Und dann werden sie auch sie völlig harmlos wirken. Wie gesagt, die Deutschen mögen gefährlich, unbarmherzig und so weiter sein. Aber ein Wort definiert sie alle. Sie sind merkwürdig. Diese alten deutschen Gewohnheiten. Ich erinnere mich noch an meine erste Zeit hier. Das Bild einer schmalen, einspürigen Straße. Viele Leute auf beiden Seiten. Was machen die denn da? Demonstrieren sie? Na, so viele waren es nun auch wieder nicht. Autorennfahrt? Aber es war kein Auto in Sicht. Bushaltestellen? Naja, nein. Naja, auf beiden Seiten? Und plötzlich, zack, starten entgegenkommenden Ausweichen überqueren. Mein Deutsch war zu der Zeit kaum vorhanden. Aber zum Glück erklärte mir eine alte, hilfsbereite Dame die Situation ausführlich, nachdem ich völlig gedankenverloren die Straße schon überquer hatte. Nun, wenn die Ampel auf Grün steht, darf man in Deutschland die Straße überqueren.